das innige Schweigen. Shakespeare, König Lear, erster Akt, erste Szene. Was sagt Cordelia nun? Sie liebt und schweigt. Das Schweigen der Königstochter Cordelia ist eines der berühmtesten der Literaturgeschichte. König Lear verspricht derjenigen seiner drei Töchter den Großteil seines Reiches, die ihn am meisten liebt. Zwei der Töchter sind falsch und berechnend und beginnen ihrem Vater Honig um den Bart zu schmieren. Nur Cordelia, die ihn innig liebt, kann gerade deswegen nichts sagen. Zumindest nicht das, was ihren Vater befriedigen würde, denn mein Lieb wiegt schwerer als mein Wort. Als nach den Schwestern Cordelia die Vaterliebe preisen soll, geschieht das Unerhörte. Du Jüngste, nicht Geringste, deren Liebe die Weine Frankreichs und die Milch Burgunds nachstreben, was sagst du, dir zu gewinnen ein reicheres Drittel als die Schwestern? Sprich. Nichts, gnädiger Herr. Nichts? Nichts. Aus nichts kann nichts entstehen. Sprich noch einmal. Ich Unglückselige, ich kann nicht mein Herz auf meine Lippen heben. Ich lieb euer Hoheit, wie's meiner Pflicht geziemt. Nicht mehr, nicht minder. Auch als der konsternierte Lear sie auffordert, ihre Rede zu bessern, kommt von Cordelia nichts. Sie kann sich nicht verbiegen und ihr Gefühl in zuckrige Worte kleiden. Lear wird darüber so zornig, dass er seine Lieblingstochter verstößt. Für die Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann nimmt das Drama seinen Lauf, weil Vater und Tochter in unterschiedlichen Rede- und Werteordnungen leben. Cordelia macht in dieser Szene einen sehr modernen Gewissenskonflikt durch. Denn noch stärker als die Bindung an ihren Vater ist ihre Bindung an den neuen Wert der Aufrichtigkeit. Für sie ist Lears Liebesprobe kein harmloses Spiel, weil hier zwei unvereinbare Kommunikationsrahmen miteinander kollidieren. Der höfische Rahmen der öffentlichen Inszenierung und der neue bürgerliche Wert der Authentizität. Im Rahmen dieser neuen Wertordnung begeht der Vater den fundamentalen Fehler, das, was Gegenstand intimer Beziehung und Kommunikation ist, zum Gegenstand eines Machtspiels zu machen. Der Rahmen der öffentlichen Inszenierung kann ein Gradmesser für rhetorisches Vermögen, niemals aber für das Herz und den Grad der Liebe sein. Im Gegenteil. Echtes Empfinden und schöne Worte können im Rahmen des Aufrichtigkeitsethos gerade nicht zusammenfinden. Cordelia gehorcht der Grundregel der Aufrichtigkeit mit Friedrich Schiller. Unübersehbar ihre Nähe zum Topos der Unsagbarkeit, zur Begrenztheit der Sprache. Spricht die Seele, so spricht, ach, schon die Seele nicht mehr.